picture meets the eye. Hey, hey, my, my. Hey, hey, my, my. Rock and roll can never die. There's more to the picture. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Cool, wir sind immer cool. Hey, wir sind Drogen.